Yo Leute, da sind eine Menge Podcasts unterwegs im Netz. Und die meisten Podcasts, Böhnermann, Scholz, das geht an euch. Die benutzen irgendwelche komischen Audioprogramme, in denen man Standard-Files findet, die Sounds sind, die man schon kennt. Wie den hier. Die echte Party, die geht im Schaumbad. Die echte Party, die geht im Schaumbad. Das Schaumbad bleibt real. Denn es war immer real. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ihr Klaus Hipp. Wir heißen zum einen Jean-Paul Prüm und Peter und zum anderen euch herzlich willkommen. Oh, du wirst immer besser mit den Einstiegen. Hallo Peter. Hallo. Freut mich. Danke, habe ich auch nicht geklaut aus einem Popmusik-Song. Dann ist ja gut. Ja, habe ich mir selber gut ausgedacht. Ja, so wie wir uns alles selbst ausdenken. Ja. Alles, ja. Alles, ja. Außer die ganzen Sachen von 9gag, die wir immer klauen. Ja. Kenne ich sogar die Seite. Siehst oder Scrubs. Mal. Scrubs ist eher mein Humor als 9gag. Erzähl, wir haben uns lange nicht gehört. Ja, ich war viel unterwegs und habe deswegen auch die zweite fiese Erkältung dieses Jahr schon irgendwie gehabt. Oh. Die letzte Woche, ja. Ich weiß aber, was passiert ist. Was kam aus welchen Körperöffnungen? Ich saß auf der Warschauer Rollbahn des Flughafens Warschau im Flieger, weil der nicht starten wollte, weil kein Slot frei war. Anderthalb Stunden da drin. Und hinter mir waren zwei unangenehme Menschen, unangenehm am Husten und am Schnupfen. Ah. Und da habe ich schon gedacht, gefährlich, hier läuft ja auch keine Lüftung gerade. Und dann bin ich noch, das war Montag, letzter Woche. Mhm. Und dann bin ich noch tatsächlich an einem Tag 10 Stunden ICE gefahren. Einmal nach Hannover hoch und wieder zurück. Insgesamt für unsere Stunden. Folge, damit ich ein paar Sätze ICE habe. Ja, und da war die Klimaanlage die ganze Zeit sehr arg am Laufen. Und ich glaube, beides zusammen hat mich dann letzten Samstag ausgekegelt. Okay, ja. Deshalb haben wir uns so lange nicht gesehen, weil du todkrank warst. Ich war todkrank, ja. Ja, gut, dass es dir besser geht. Du siehst auch dünner aus. Ich sehe dünner aus, ja. Hast du nichts gegessen, als du krank warst, oder hast du dich rasiert? Nee, ich habe sehr viel rausgeschnupft. Mm. Wahrscheinlich sind da die ganzen Kalorien reingegangen. Ja, in Nasensekret. Ja Nasensekret, stimmt, ja. Das sind Sachen, die aus Körperöffnung haben. Ja, Rotze ist ja auch sehr fetthaltig. Ist sie? Keine Ahnung. Ja, man nimmt ab, wenn man sich viel schneuzt. Es gab ja auch mal von, ich weiß gar nicht, ob die noch gibt, diese, anstatt Butter, so eine Creme in der Tube, die man mal so rausquetschen konnte, die sah so ähnlich aus. Butter in der Tube? So Buttercreme, damit man in der Pfanne keine Butter mehr schmelzen muss. Ach so, ja. Sondern die kam dann so aus der Tube gelaufen. Und stressig auch. Auch total nervig, also total sinnlos, die 20 Sekunden, die Butter in der Pfanne braucht. Ja, so viel Zeit hat kein Mensch. Da waren so Probleme, die man in den 90ern noch hatte. Ja. Ich habe keine Zeit, auf die Butter zu warten. Ich habe neulich einen Tomi-Spot aus den 80ern gesehen, Tomi-Senftum, mit Gurken drin. Senf mit Gurken? Nee, Gurken aus der Tube. Gurken aus der Tube? Ja. Ja. Ja. Warum nicht? Gut. Das waren die 80er. Ja, eine Kollegin hat mir auch tatsächlich ihr Lieblingsprodukt aus den USA mal erzählt, was ich sehr gut fand, weil sie war da auf dem Grillfest eingeladen und die haben den Grill mit Fat-Free Olive Oil eingecremt. Fat-Free Olive Oil? Also fettfreies Olivenöl ist halt schon super. Okay, so. Was ist dann da drin? Ja, das ist die gute Frage. Also Olivenwasser vielleicht? Wahrscheinlich auch keine Olive. Naja, aber es ist ein gutes Produkt. Ja. Würde ich sofort kaufen. Fettfreies Öl. Ja. Das ist wie bleifreies Benzin? Nee, das passt nicht. Du weißt schon, brennstofffreies Benzin. Genau. Also Benzin, nicht, was nicht brennt. Nicht brennbares Benzin. Wir nennen es auch Wasser. Ja. Kann ich in mein Auto tanken. Das wäre nochmal so ein Produkt, was Nestle mit auf den Markt bringen könnte. Brennstofffreies Benzin. So, weil Nestle ja eigentlich nur Zeug, was es in der Natur gibt, aufkauft. Kostet der Liter dann 1,48? 1,48. Ist eigentlich auch Wasser drin. Ja. Vitell. Vitell-Wasser für 1,48 die Flasche. Halt mal, Moment mal. Vitell kostet wahrscheinlich auch 1,48 die Flasche. Mehr, oder? Wahrscheinlich. Stimmt, ist Nestle-Wasser teurer als Treibstoff bei der Tankstelle? Nicht ganz wahrscheinlich, aber ähnlicher Preis. Ja, aber wahrscheinlich ist Nestle-Wasser so auf Diesel-Niveau. Ja, das ist subventioniert. Ja, Nestle-Wasser ist der Diesel unter den Wassern, sozusagen. Wahrscheinlich, ja. Und wahrscheinlich noch steuerlich subventioniert. Aber dafür habe ich ICE-Geschichten mitgebracht. Ja, bitte. Da habe ich mich extra für erkennt. Und eine kleine Empfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, niemals denken, auch wenn der Termin in Hannover nur sehr kurz ist, ich sollte da morgens von Stuttgart aus mit dem Zug hinfahren und abends wieder zurück, weil er hatte zweimal natürlich Verspätung. Jetzt sind 1100 Kilometer und man sitzt halt 10 Stunden im Zug. Wie lange warst du in Hannover insgesamt? 4,5 Stunden. Gut, das geht ja noch. Geht noch, ja. Aber dafür habe ich auf der Hinfahrt die Mädels on Tour kennengelernt. Ah, also kennengelernt, richtig, du hast dich mit denen unterhalten. Und ich hatte vorne einen Sitzplatz in diesem Achterabteil hinter dem Lokführer in dem neuen ICE. Mhm. Da sitzen 8 Leute dann im Normalfall. Ah, ja, okay. Und ich war die eine Person und 6 Frauen aus Frankfurt, die tatsächlich Trigema-Shirts in Türkis anhatten, mit goldenem Aufdruck Mädels on Tour auf dem Rücken. Und sie waren echte Mädels, weil sie waren über 60. Ah ja, also okay, so, dann ist es ja wieder sympathisch. Ja, das ist wieder sympathisch, die waren auch sehr sympathisch. Haben mich natürlich immer junger Mann genannt. Und sobald ich die Kopfhörer rausgetan habe, haben sie die auch die Chance genutzt, dich voll zu labern. Waren es Niedersachsen oder Schwaben? Es waren Frankfurter. Okay. Wir haben geiles Hessisch gesprochen. Sehr schön. Junger Mann! Also war tatsächlich eher sympathisch. Und dann kam noch die Schaffnerin rein, die gerade erst neu Schaffnerin ist und aber über die neuen ICEs aufgeklärt hat, weil mich schon gewundert hat, warum ruckelt der Zug so? Also er hat immer so Schläge getan, ach so, wenn du in Gang gegangen bist. Und die Bahn hat den neuen ICE so bestellt, dass er ein paar Meter länger ist als die alten. Also die Waggons sind ein paar Meter länger. Okay. Und dadurch gibt es halt viel mehr Schläge auf den Gleisen, weil die nicht mehr so gut ausfedern können wie die kurzen Waggons. Verstehe. Und deswegen ist der neue ICE, ich zitiere eine Schaffnerin der Deutschen Bahn, die erst seit Januar Schaffnerin ist. Welche Hautfarbe hatte sie? Weiß. Okay. Ja. Mittelalt. Mhm. Sie hat umgeschult auf Schaffnerin. Ich habe dann alles gehört, weil die Frauen sich ja mit ihr unterhalten haben. Der junge Mann natürlich dann mitgehört hat. Und alle Schaffner hassen den neuen ICE, weil der halt einfach wackelt wie doof. Ja. Ja. Und sie meinte auch, ich gehe noch normal, aber schauen Sie sich mal die älteren Kollegen an. Die gehen alle so. Und dann hat sie so einen breitbeinigen Tanzbär nachgemacht. Und das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, mal darauf zu achten, ob Schaffner tatsächlich auf dem Bahnsteig auch einen anderen Gang haben. Weil sie auch draußen dann? Ja, ja, das war ihre These nämlich. dass man breitbeiniger geht, wenn man lange Zeit Schaffner ist. Sie aber noch normal geht, aber auch bald breitbeiniger begeben wird. Vielleicht werden einfach die Hoden dicker als Schaffner, wenn man so mächtig ist. Sie war ja eine Schaffnerin. Ja, die wachsen dir dann. Oder war das die eins? Ach so, die, ja klar. Weil gut, du bist so mächtig Macht, als ja. ICE-Schaffner, dass du dicke ja. Eier kriegst. Ja, also, das war Hinfahrt nach Hannover. Fand ich ganz interessant. War ganz, ganz okay. Hast du dann schön ein Säckchen mit den Ladies getrunken? Nee, aber die haben tatsächlich diesen Dosen-Prosecco gehabt, den sehr City schön. Prosecco. Haben natürlich sofort aufgemacht. Hatten aber zeitgleich auch Käse geschnittenen Gouda in Tupperdosen? In Tupperdosen dabei. Sehr schön. Und hatten auch noch so Weintrauben zum Beispiel in Tüten und so und haben sich dann mal rübergereicht. Und dir was angeboten? Tatsächlich nicht. Aber die Hessen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Nee, die Hessen sind nicht mehr, was sie waren. Aber ich kam auch aus dem Bordbistro, habe beinahe alle Abteile mit meinem Kaffee eingeschwenkt. Weil der so wackelt. Deswegen sah ich sehr zufrieden mit meinem Kaffee und meiner Brezel aus. Also ich habe mich einfach schwäbig verhalten. Kleiner Tipp, ein bisschen breitbeinig laufen, dann geht es besser. Ja, habe ich versucht. Ja. Also wenn ich jetzt noch öfter an den neuen ICEs fahre, dann werde ich wahrscheinlich... Ja, muss man halt lernen jetzt. Man muss sich anpassen an neue Technologie. Ja, und sie sind natürlich nach Hamburg gefahren, von Frankfurt aus, um ein Musical zu besuchen und einen schönen Tag zu verbringen. Sehr schön. Das freut mich für die Ladies. Das habe ich auch noch erfahren. Und auf der Rückfahrt hatten wir dann zum Glück einen Hamburger Zugchef. Der hat mir die Fahrt dann noch versüßt mit ganz normalem Hochdeutsch. Hallo liebe Fahrgäste, willkommen im ICE der Deutschen. Das hat er schon so mit UI ausgesprochen. Deutschen und dann Bahn. Also war Hochdeutsch bis zur Bahn eigentlich so. Willkommen im ICE der Deutschen Bahn. Und danach hat er hamburgerisch weitergeredet. Also er hat den ersten Satz halb Hochdeutsch geschafft und dann dachte ich, zum Glück redet er jetzt mit Hamburger Dialekt. Ohne Dialekt ist ja auch Quatsch, da zu sprechen. Das gehört ja zum Charme. Aber dieses Bahn war super, weil es ging gefühlt mehrere Sekunden. Und haben alle gelacht? Nee, keiner. Nee, ist ja auch die Deutsche Bahn. Ne? Ist ja auch die Deutsche Bahn. Man war ja auch schon schlecht gelaunt, weil der Zug schon in Hannover 20 Minuten verspätet war. 20 Minuten. Und so eine Sauerei, hat nur 7 Minuten bis Stuttgart reingefahren. Da war ich 13 Minuten zu spät zurück. Auf der Hinfahrt war ich allerdings tatsächlich 50 Minuten zu spät. Ja, naja, das ist ja, war ja Arbeitszeit, oder? Es war Arbeitszeit, ja. Genau, also hast du dich schön bezahlen lassen dafür. Von Spotify. Von Spotify. Ja. Cool. Ja. Ich so bin auch rumgefahren. Ich bin auch rumgefahren. Ich verrate jetzt mal nicht, wohin. Okay. Weil das kann man dann raten. Und auf Recherchereise für Magic Martin. Wir wollen ja einen Namen. Ah, Rastplätze abfahren. Ja, genau. Bin die Autobahn entlang gefahren und habe ein paar schöne gesammelt. Ach, cool. Vielleicht kann er sich dann einen aussuchen. Soll ich die mal vorlesen? Ja, er hat uns auch noch gar kein Feedback auf die letzte Folge gegeben. Vielleicht sollte er die jetzt zuerst hören. Ja. Ja. Genau, also. Und alle anderen 9.948 Hörerinnen und Hörer, einfach ist trotzdem unterhaltsam. Genau, sind auch ein paar gute dabei. Vielleicht kennt ihr auch noch andere Zauberer, ja, die noch Namen brauchen. Also er würde sich einen aussuchen, danach könnt ihr euch frei... Genau, wir sagen dann Bescheid, welchen er genommen hat. Ja. Und dann könnt ihr den Rest haben. So, ich fange einfach mal an mit ein paar normalen. Magic Streitau. Magic Streitau, ja. Ganz gut. Magic Schleitz. Magic Schleitz. Schleitz. Der klingt internationaler als... Ja, wie die Schweiz, nur mit L statt W. Schleitz. Magic Schleitz. Sehr schön Name, Magic Himmelsteiche. Ja, ja. Himmelsteiche so, klingt so ein wenn bisschen... Wenn man so eine Elbennummer macht. Ja, ja, klingt so, nach Herr der Ringe ein bisschen. Ja. Gandalf, Magic, Himmelsteiche. Magic Eisenberg, auch ganz cool. Ist eigentlich auch gut, ja. Genau. Jetzt, das ist aber ein sehr deutscher Zauberer irgendwie, der Eisenberg. Ja. Da müsste man sich eigentlich der magische Eisenberg nennen. Oder? Magischer Eisenberg, sehr gut. Magic Kuhberg gibt es noch. Das ist dann ein bisschen simpler. Ja. Magic Oberfränkisches Bauernmuseum. Die braunen Schilder zählen eigentlich nicht. Doch, die musste ich auch mit aufnehmen, weil sonst hast du nur, sonst reicht es nicht. Okay. Und jetzt mein Liebling. Ich würde den nehmen. Magic ehemalige innerdeutsche Grenze. Der ist gut, ja. Eigentlich Magic ehemalige innerdeutsche Grenze 1945 bis 1990. Das ist ein sehr kurzer und guter Künstlername. Magic ehemalige innerdeutsche Grenze 1945 bis 1990. Ja. Ja, genau. Also kannst du dir einen aussuchen. Vielleicht findige Leute können erraten, wo ich lang gefahren bin. Ja, du bist nach Thüringen auf jeden Fall. Richtung Thüringen bist du gefahren. Genau, noch ein bisschen weiter bis Sachsen bin ich gefahren. Bis Sachsen bist du sogar gefahren. Genau. Aber da, man weiß ja, im Osten werden die Rastplätze nicht mehr benannt. Nee? Nee, weil deine Tour hat ja bei der innerdeutschen Grenze aufgehört. Ja, irgendwie. Nee, das war jetzt ein bisschen durcheinander. Ach so, okay. Nicht, chronologisch. Ah, okay, ich dachte, wäre chronologisch gewesen. Du hättest einfach dann so... Ich habe es von normal bis... Im Übergang zwischen dem Blinddarm Bayerns rein nach Thüringen hättest du aufgehört. Ich nenne diesen Zipfel von Bayern gerne den Blinddarm Bayerns. Blinddarm bei Hof. Ja, da dieses ganze Ecke bis rüber nach Aschaffenburg. Mhm. Weil mich einfach aufregt, wenn man von Baden-Württemberg aus nach Norden fährt und immer Bayern durchqueren muss. Ja, richtig. Wenn man die A7 ja, hochfährt. Das ist auch einfach, also man denkt halt, okay, Bayern liegt im Osten von Baden-Württemberg. Und dann fährst du halt straight 120 Kilometer nach Norden. Und auf einmal ist da wieder dieses Bayern. Das ist irgendwie so verstörend. Ja, ja. Was soll das? Ja. Was denkt ihr euch eigentlich? Warum schlumpft Bayern Baden-Württemberg nochmal oben mit so einem Zipfel? Also, das ist doch so ein Dominanzding. Ja, ja, das ist einfach nur, um uns zu ärgern. Übergriffig als Bundesland. Wir wollen auch was von der A7 haben. Ja. Da werfe ich mal meinen Zipfel drüber. So ist Bayern. So ist Bayern, ja. So haben die damals gemacht. Fast so unsympathisch wie Sachsen-Anhalt und die CDU. Würdest du mir 66% zutrauen bei der nächsten Bundestagswahl? Nur ich. Mit der Peter-Partei. Ja. Oder das Schaumbad. Du kannst unseren Namen auch als Partei... Ja, aber du darfst nicht mitmachen. Nee. Weil wir uns nicht einig sind. Ich bin für Waffenrechte, du nicht. Ja, aber das bringt doch so richtig... Genau, deshalb... Guck mal, die CDU... Und das Schaumbad ist unser Duo. Deshalb möchte ich die Partei nicht so nennen. Okay. Nö, dann nennen sie doch einfach Schaum oder Bart. Bart. Bart. Du bist der Schaum, ich bin der Bart. Ja. Ja, Schaumbart. Gut. Ja. Egal. Weil dann würde ich den Föderalismus auflösen. Ah, Zentralstaat. Dafür brauche ich die Zweidrittelmehrheit. Das ist doch eigentlich ganz nett. Ich würde dir noch den Tipp geben, weil ja die CDU Sachsen-Anhalt diese Woche verbockt hat, zu sagen, das Soziale mit dem Nationalen zu vereinen. Was kommt da wohl raus? Aber das Titel Sozialnationalismus. Ja, ja, da hat Sonneborn aber auch schon einen rausgehauen. Genau. Hitlerbärtchen-Smiley dahinter gesetzt. Aber das wär einfach für Parteiprogramm dann auch tatsächlich zu sagen, okay, ich will einen Zentralstaat um und dann reden wir nur über die Grenzen, das Nationale mit dem Sozialen, weil du bist ja ein sozialer Typ. Jeder soll ja eine Schusswaffe bekommen. Jeder, der eine möchte. Jeder, der eine möchte. Man muss sogar keine haben. Du bist sogar noch, du bist wie die FDP eigentlich, die FDP, jeder, der möchte. Freier deutscher Peter. Freier deutscher Peter. Bart. Oh Gott. Ja, wir haben gestern so ein bisschen rumgesponnen mit Parteigründen, bla bla bla, für soziale Gerechtigkeit und Waffenbesitz. Ja, man wird da total schnell der Oberfaschist, wenn man sich sowas da zusammenspinnt. Weil irgendwann sind wir uns einig geworden, eigentlich kann ich die Partei nur alleine gründen, weil man wird sich ja nicht einig mit anderen Leuten. Ja. Aber dann kriegst du aber auch keine Zweidrittelmehrheit. Du, wir haben ja selten Dispute, aber ich bin noch immer nicht ganz von deiner Idee überzeugt, eine soziale Partei mit Waffenbesitz zu gründen. Aber okay. Aber das haben wir ja letzte Folge schon besprochen. Ja, das hatten wir schon. Ja, und deswegen machst du die ja auch alleine. Genau, und nimm den Schaum. Ich trete zurück tatsächlich. Ich werde mich da zurückziehen auch, weil ich auch denke, wir haben genug Parteien. Ja. Ja, aber eine können wir noch vertragen. Eine fehlt halt noch. Und deswegen würde ich jetzt auch keine Konkurrenzpartei, da würde ich mich auch dreckig fühlen. Auch im Wahlkampf gegen dich zu kämpfen. Würdest du weiter einen Podcast mit mir machen? Wenn du Profi-Politiker bist. Ja. Ja, klar. Da kannst du ja voll die Immunität... Oh Gott. Siehst du, da ist die Erkältung. Die Immunität ausnutzen. Du könntest sagen, was du willst. Das kann ich sonst nicht. Nee. Weil Herr Spotify ja immer zuhört. Ja, stimmt. Aber dann könntest du nämlich sagen, hier, fuck you, Spotify. Fuck you, Spotify. Ja. Und natürlich Soundcloud nicht zu vergessen, wo unser Podcast richtig, richtig läuft. Ja. Also wenn er irgendwo erfolgreich ist, dann bei Soundcloud. Ist nur Satire, Spotify. Wir machen nur Spaß. Schickt uns weiter eure schwedischen Kronen. Kronjuwelen. Ja, die schicken uns immer echte Kronen. Ja. Also Kopfbedeckungen. Genau. Ja. Sieht ganz geil aus, finde ich. Wie man weiß, also Schweden hat ja auch den Euro jetzt. Seit 2015 haben die Schweden den Euro. Ah, wusste ich gar nicht. Okay. Aber den Euro haben sie, glaube ich, schon immer. Nee. Seit dem Euro. Doch, die Schweden waren immer dabei. Nee, ich glaube nicht. Doch. Nein. Finnland ist dabei. Schweden müsste doch auch dabei sein. Weiß ich nicht. Schreibt uns in die Kommis. Warte, wir googeln selber. Ja. Schreibt nicht in die Kommis. Bitte. Nee, bitte. Keine Kommentare. Wir können das selber rausfinden. Ja. Man muss dieses Facebook nicht noch befeuern. Das ist einfach tot. Wir akzeptieren das. Wir posten da, dass die neue Folge raus ist. Aber dann auch bitte Ende mit der Interaktion. Ich finde auch... Dann kriegen wir wieder von Facebook diese Post. Dein Beitrag ist sehr erfolgreich. Bitte schalte eine Werbeanzeige. Und dann sind wir wieder wütend. Dann müssen wir das weiterleiten an unsere Abteilung mit dem Geld, mit den Kronen. Und an unseren Prakti. Wer ist denn gerade eigentlich unser Prakti? Wie heißt der denn gerade? Den weiß ich nicht. Jerome, glaube ich. Ich merke mir die Namen nicht mehr. Ich glaube, er heißt Jerome. Jerome? Ja, ist auch sehr modisch gekleidet. Jerome, ja. Jerome nenne ich ihn. Er meinte, er hat vorher für Uli Hoeneß gearbeitet. Aber ich weiß nicht, ob in der Wursterei oder... Ja? Ja, Jerome, glaube ich. Jerome. Ja. Okay. Ja. Jerome Botnang oder so ähnlich. Ah, Jerome aus Botnang. Ja, Jerome aus Botnang, ja. Ja, ein netter Typ. Netter Typ, ja. Immer modisch gekleidet, muss man wirklich sagen. Er sieht einfach fantastisch aus. Er ist ein hübscher Mann. Ja. Ja, geile Schuhe immer an. Geile Schuhe, ja. Wie der sich das leisten kann. Seinem Wurstgehalt. Ja, hier kriegt er nichts, aber wir sind ja auch der beliebteste Radiosender auf Spotify. Ja, absolut. Ja, sonst habe ich habe wirklich noch eine gute Sache dabei. Wollen wir die schon mal vor der Pause rausballern? Weil ich weiß gar nicht, wie lange sie auch für Content sorgt, aber wir haben, ich war letzte Woche Samstag, saß ich mit Menschen vom Fedodo. Fedodo? So heißt eine Kneipe in Stuttgart. Fedodo. Fedodo ist direkt beim Barbados. Ah, okay. Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir draußen gesessen und haben eine neue Trendsportart beobachten können. Und das muss eine Trendsportart sein, weil es waren Amerikaner, die das betrieben haben. Und die sahen alle aus, als kämen sie vom Skate-Contest. Woraufhin danach welche kamen, die aussahen, als wären sie Profi-BMX-Fahrer. Okay. Weil die auch BMX-Räder dabei hatten. Deswegen liegt die Vermutung nahe. Außerdem hatten auch ein paar ein Skateboard dabei. Mhm. Und die gleiche Gruppe von ungefähr, also eine Gruppe bestand aus 40 Leuten und die andere Gruppe bestand so aus 30 Leuten, die sind immer wieder da vorbeigelaufen und waren dabei am Trinken und am Feiern. Also 40 Leute mit Skateboard, 30 mit BMX. Genau, und die sind immer wieder aus der gleichen Richtung dran vorbeigelaufen. Und beim ersten Mal dachte man, oh Mensch, da gehen aber viele Leute, die so ähnlich sind, bis mir einzelne Charaktere wieder aufgefallen sind, die schon mal vorbeigegangen sind. Und die sind bestimmt 4-5 Mal vorbeigegangen. Okay. Und unsere Vermutung war, Cornern wurde abgelöst. Cornern wurde durch Zirkeln abgelöst. Zirkeln? Du suchst dir eine Route in der Stadt und die circlest du. Und konsequent. Die Corners laufen. Das Cornern nur im Laufen, ja. Ja, geil. Also du kannst entweder natürlich Corner erlaufen, aber noch sauberer ist es, wenn du wirklich auch, und das glaube ich jetzt der neue Begriff dafür, circlen. Einfach, circlen? Ja. Cool. Das ist eine Trendsportart. Ja, aber eigentlich nicht. Ist ein bisschen aktiver als nur sitzen. Stimmt, ja. Aber geht eigentlich dabei. Ist es das, sportliche, die Millennial-Version des alten 90er Corners, weil die heute halt natürlich ein bisschen aktiver sind. Ja. Weil die ja so und viel. Achten besser, mehr auf ihre Figur. Ja, mehr auf ihre Figur, müssen dann mehr so viel schnochen. Und du packst dir deinen Rucksack ein, holst dein cooles Skateboard oder dein BMX und dann zirkelst du eine Runde. Vielleicht war es eine Demo, hast du daran schon mal gedacht? Nee, dafür waren sie viel zu gut gelaunt, sahen alle gleich aus. Man kann doch auch gut gelaunt eine Demo machen. Ja, aber sie hatten ja, also für eine Demo muss ich ja irgendwie äußern, dass ich eine Demo mache. Ach so, ja. Ja, haben sie nicht getan. Also okay. Weder Schilder noch Rufe. Okay. Und sie wurden auch immer betrunkener. Also, beim ersten Mal waren sie wesentlich leiser als beim fünften Mal. Wie lange ging so eine Runde? Ja, die sind immer alle so, alle 20 Minuten aufgetaucht. So okay, ja. Keine kleine Uhr. Also irgendwann hatten sie nämlich auch einen Bürostuhl dabei Stunden und gewandert. Sind den leichten Hang dann runter mit dem Bürostuhl, sind immer da drauf gesprungen und deswegen auch meine Vermutung, dass Skater waren, weil sie haben sich nicht auf den Bürostuhl draufgesetzt, sondern da, wo sich jeder eigentlich das Genick brechen würde, sie haben den Bürostuhl angeschubst und sind dann tatsächlich draufgesprungen. Okay, und haben Kickflippen gemacht. Den Kickflip haben sie nicht hinbekommen, die Loser. Boah, ja. Kickflippen im Bürostuhl. Mein großer Traum war immer mal einen Kickflip mit so einer Bierbank zu machen. Ja, brauchst du ein gutes Script-Tape und eine kleine Bierbank mit Rollen drunter, würde ich sagen. Nee, mit einer richtigen Bierschranne. Damit ein Kickflip. Ja. Aber einfach stehend so. Ja, ja, aus dem Stand. Hast du mal einen Olli mit einer Bierbank denn versucht? Versucht, ja. Ja? Klar. Du nicht? Nee, ich habe damit immer, ich war sehr erfolgreich im Rutschenbau mit Bierbänken. Oh ja. Als oh, Kind. Ja. Mensch, ich hab heute noch orangene Splitter im Hintern. Stimmt, dieses schöne Orange immer. Ja, ja, eines Tages schaffe ich das. Und es gab auch mal einen Surfer, der wohl mal ausgerufen hat, wer einen Kickflip mit dem Surfbrett macht in der Welle. Der? Der kriegt, was weiß ich, 100.000 Euro von ihm. Okay. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Klingt gut. Ich habe dann Heelflip nur geschafft, leider. Aber wie wird denn, wir machen ja unseren Live-Podcast im November. Stimmt. Der du bis dahin trainierst und vielleicht einfach vor Publikum... Auf der Bühne einen Kickflip mit einer Bierbank. Auf der Bühne einen Kickflip mit der Bierbank, weil die haben auch Bierbänke im Juha West. Ja, kann ich mir da eine leihen, weil ich selber besitze keine. Du könntest vielleicht auch mal einfach mit dem Juha West sprechen, mit dem netten Flo und fragen, ob du jetzt schon mal trainieren kommen kannst immer. Ja, oder halt während der Öffnungszeiten. Wäre natürlich auch super, wenn die ganzen Kids immer nachmittags da rumhängen. Du da immer der komische Onkel bist, der mitten im Flur vom Juha West immer mit einer Bierbank einen Kickflip versucht. Den ganzen Sommer lang, den aber auch immer Sommer. Drin. Ja klar, drin. Ja, neben dem Kicker. Das soll ja keiner sehen, das soll ja eine Überraschung werden. Außer die Kids natürlich. Ja, die dürfen es sehen. Ja. Die dürfen ja auch nicht zur Show kommen. Nee, dürfen sie auch nicht, weil wir sehr viel Nacktheit haben werden. Ja, und das F-Wort sagen wir. Ja, das F-Wort werden wir sagen und wir haben sehr viel Nacktheit, also da lohnt sich live dabei zu sein. Mhm. Weil Nacktheit nur per Ton zu transportieren langweilig ist. Ja, das muss ja einen Anreiz geben, dass die Leute kommen auch, sonst können sie sich ja alle anhören. Genau. Wer nackt sein wird, werden wir noch nicht verraten. Genau. Glaubst du, also wir haben ja mal festgestellt, dass wir die gleichen Hände haben. Mhm. Glaubst du, wir haben auch den gleichen Penis? Kann man ja mal gucken. Müsst mal... Vielleicht könnten wir das... Also, wir könnten ja mal Backstage beim Live-Podcast nachschauen. Ja, oder mal ein bisschen den Schaum hier wegmachen. Oder wenn wirklich so ist, Ich habe immer eine Badehose an. So ja, eine Haut, ich auch. So eine hautfarbene. Was heißt Hautfarben? Ja, in meinem Fall... Europäische Hautfarben, oder? Ich glaube, man sagt Caucasian. Caucasian? Ja. Das ist eine Caucasian-Hose. Ich habe eine Caucasian-Hose an. Achso, ich dachte immer, du hast einfach keinen Penis. Ja, aber dann wäre die Frage... Achso, du hast auch keinen. Dann haben wir die Frage schon gelöst. Gleiche Hände, kein Penis. Hey, willkommen im Schaumbad. Yeah. Gleiche Hände, gar kein Penis. Guter Claim. Ja. Für die nächsten Sticker. Ja. Ja, das Schaumbad. Gleiche Hände, kein Penis. Ja. Das habe ich mir auch überlegt. Geschlechter abschaffen in meiner faschistischen Partei. Aber nicht nur dieses Ding, Geschlechter gibt es nicht mehr. Sondern wir wirklich abschaffen. Es gibt einfach keine Geschlechtsorgane mehr. Ja. Und ja. Du hast ja viele Waffen. Wahrscheinlich kann man das damit umsetzen. Ja, und was ich mir auch überlegt habe, Messer verbieten. Also Küchenmesser. Schusswaffen okay, aber ja, Küchenmesser... Viel zu gefährlich. Ich habe mich hier, siehst du noch einen Schnitt? Oh und ja, sehe ich, ja. Küchenmesser. Ja. Die verbieten. Und aber hättest du deine Zwiebel zerschossen, hättest du dir vielleicht auch einen Fuß geschossen. Wer weiß das schon. Ja, aber wer so dumm ist, also... Ja. Der hat es nicht anders verdient. Genau. Mit einem Messer umgehen ist ja auch wesentlich, wesentlich schwerer zu handeln als eine vernünftige Schusswaffe. Ja? Ja. Weil dafür brauchen wir ja einen Waffenschein. Ja. Ich habe einen Messerschein. Küchenmesserschein. Küchenmesserschein. Den muss ich mit 15 machen. Ach, hast du auch die großen? Also alle Größen? Alle. Ja. Ja. Sieht es auch aus wie so ein Führerschein? Mit so, da hinten ist dann ein Auto. Genau, da hast du so eine Tabelle und Trecker und so. Kommst du Sternchen rein, wenn du ja. Ein Brotmesser, ein... Ich habe sogar einen Hackebeil mit drin. Hackebeil? Ja, Hackebeil. Was ist gemacht? Hackebeil ist der Hänger unter den Messerführerschein. Hackebeil. Nee, habe ich in der Schul-AG gemacht. Okay, cool. So wie den Fahrradführerschein. Den macht man auch in der Schule, in der Grundschule schon. Mhm. Und dann auf dem Gymnasium habe ich in der Messer-AG tatsächlich meine Messerscheine gemacht. Ja, ich habe halt einen Waffenschein gemacht. Du hast einen Waffenschein gemacht, ja. Schusswaffenschein. In der Ostalp ja auch viel mehr geschossen, als geschnitten wird. In der Eifel wird mehr geschnitten, als geschossen. Dafür ist die Eifel bekannt. Bei uns wird geschnitten. Uns wird geballert. Geballert, ja. Ja, geil. Ja, weil kann ich noch kurz erzählen? Ach, Ostalp. Ostalp, warst du da? War ich nicht, aber ich war auf einer Hochzeit gar nicht in der Ostalp, sondern irgendwo in Rheinhessen. Ja. Yes. Oder vielleicht sogar Franken in diesem Wurmzipfel von Bayern. Die Ostalb Bayerns. Die Ostalb Bayerns. Aber da kam ein älterer Herr an unseren Tisch. Wir saßen so mit 8 Leuten da. Und er hat sich mit mehreren Menschen dann unterhalten, weil wir vor der Hochzeit noch in einem Biergarten saßen. Und er war interessiert, Stuttgart und so weiter. Und dann meinte er, ich komme ja auch aus Aalen. Und dann habe ich immer nur Ostalb gesagt, ziemlich laut. Und er hat dann immer gesagt, ja, Ostalb. Ja, ja. Und immer ganz stolz. Und ich habe das 3-mal tatsächlich gepackt, ihn zum Ostalb sagen, durch Ostalb. Und dann er so, richtig, aus der Ostalb. Er war richtig stolz drauf. Und das hat mich sehr gefreut. Ja. Also er hat nicht gedacht, du verarschst ihn. Nee, er hatte wirklich, er war froh, dass ich immer nachdem er, kennt. Wenn er Aalen gesagt hat, dass irgendjemand gesagt hat, Ostalb. Gesundheit. Und er hat auch gar nicht drauf geachtet, wer das gesagt hat. Also er wusste bitte, ich 3-mal. Ja, Ostalb, ja, ja, hier Ostalb. Geil. Ja. Die gute alte Ostalb. Ja. Gut, dass wir die haben. Ja. Ohne die Ostalb wäre die Alb nur Wächtalb. Gibt es überhaupt die Wächtalb? Nee, ich glaube nur das ist die Süd. Südalb. Süd und normal? Die normale Alb? Ja, ich finde auch, man muss nicht immer alle Himmelsrichtungen ausnutzen. Ja. So. Ist auch sehr, sehr totalitär deutsch, immer jede Himmelsrichtung auch besetzen zu wollen. So. Ja, absolut. Ja. Deshalb macht die Alb, die ist ein bisschen fortschrittlicher schon. Ja. Dafür ist er auch bekannt. Die Ostalb, ja. Vor allem die fortschrittliche, Ostalb, ja. Fortschrittliche, progressive Leute leben da. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt Werbung. Eine kleine Pause. Weil ich brauche was aus dem Kühlschrank. Weil ich habe schon hier dieses IPA, was du besorgt hast. Hippo. Bisschen kohlensäurearm, aber eigentlich ganz lecker. Okay. Nach dem Mixery natürlich besonders kohlensäurearm. Ich hole mir jetzt ein EPA. Ein English Pale Ale. Da wird fetzig. Das habe ich gekauft, weil es nur 3% hat. Oh, das ist natürlich Verlockend. Ja, vielleicht schmeckt es nach Bier, macht so aber nicht so besoffen. Ja. So richtig schön. Ja, das finde ich immer lästig an Bier. Dass es betrunken macht, ja. Ja, genau. Man könnte alkoholfreies trinken. Aber das schmeckt nicht so gut. Gibt ein paar gute Sorten. Ja, aber die nenne ich vielleicht nach der Werbung. Okay. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht behalte ich sie auch für mich. Viel Spaß. Ist es wichtig, dass die CSU auch eine Frau als Bundesministerin stellt? Es ist immer wichtig, Frauen richtig mit zu beteiligen. Wir haben auch viele in Berlin, die für vieles in Frage kommen, aber wir haben uns gestern verständigt, dass Minister sie einfach. Zum Ende der Spargelsaison. Eure Juni-Folge vom Schaumbad. Nach der Werbung. Ist sie schon wieder rum? Die Werbung ist wieder rum. Die Werbung ist wieder rum, Gott sei Dank. Und die Spargelsaison auch, glaube ich. Ja, habe ich mal wieder verpasst. Christian Lindner ist großer Spargelverfechter, so viel weiß ich, seit dieser Spargelsaison. Sonst hat sich nichts im Spargelbusiness getan. Nichts? Okay. Nee. Gab es dieses Jahr viel oder wenig? Weiß ich auch nicht. Hab ab und zu mal Spargel gegessen. Ich glaube, ich hatte ja sogar vor einer Folge, vor der letzten oder vorletzten, Spargel gegessen. Ja, wo ich zum ersten Mal nicht in die Pfanne gepinkelt habe. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Das war noch Zeit. War schön, gell? Oh, jetzt ist in unserem Studio, kann ich jetzt wieder reingucken. Oh ja, das ist dir immer unangenehm. Soll ich mal zumachen kurz? Dann ja. Erzählst du den. Okay. Den Pieper hinter Mikrofon. So, jetzt ist auch wieder die Tür zu. Ist auch unangenehm, wenn man mit zwei Herren in der Badewanne sitzt. Ich mach nochmal zu. Mach mal richtig ja. zu. So ein Podcast darf auch ruhig mal so ein bisschen chaotisch sein. Ja, man kann auch mal ein bisschen rumlaufen. Stimme sich so ein bisschen wegbewegt. Hey, ja, so. Das war witzig. Ja, seitdem wir viele Hörer haben, gebe ich mir auch keine Mühe mehr. Ja, ja. Stimmt. Ja. Mit dem Erfolg kommt er zurück. Wir sitzen hier immer komplett verkatert und wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Ja, oder mit einem Erkältungskater. Oder Erkältungskater, ist ja eigentlich das Gleiche. Ja. Ich habe neulich, gestern hat mir das jemand erzählt, der war mit seinem Kind im Supermarkt. Okay. 6 Jahre alt oder so. Aha. Und es waren Asiaten in diesem Supermarkt. Das ist entscheidend, tatsächlich, ja, für die Geschichte. Und das Kind hat gesagt, guck mal, die Schlitzaugen. Habe ich jetzt nur zitiert. Ja. Und dann die Situation dann, oh, peinlich und so weiter. Ja. Und das sagt man nicht. Also sie meinte nicht die Personen, sondern die Augenform der Personen. Also sie hat nur beschrieben, aber das muss sie ja schon mal irgendwo gehört haben, du kommst ja... Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Aber trotzdem, also sie meinte die Augenform wohl. Ja. Und dann, ja, das sagt man nicht, kleine, ja, Isabel oder Nina. Kindname. Kindername hier einfügen. Für weibliches Kind. Ja. Weibliches Kind. Was sagt man denn dann, Papa? Ja, und jetzt? Der Asiate. Nein, die Augenform. Achso, die Augenform. Ach, dass man politisch korrekten Begriff dafür braucht, um von Asiaten die Augen zu beschreiben, wie die aussehen. Ja, also wie nennt man die Augen, also ohne dass man beleidigend ist? Das ist so ein bisschen wie in dem Witz. Runde Augen und längliche? Länglichere Augen, ja. Ja. Obwohl die Asiaten ja auch wohl den Europäer als Spitznase bezeichnen. Langnase. Langnase. Langnase, ja. Langnase, ja. Ist da wohl ein gängiger Begriff. Ja. Langnase wäre auch so ein guter Name für einen Skifahrer irgendwie. Gregor Langnase. Gregor Langnase. Gregor Langnase. Ja. Olympia 76 hat er ganz, ja, gut abgeräumt. Gregor Langnase. In, da ist er vom Mittermeier. Nee, Neureuther, Christian Neureuther. Ja, ja, von dann dem. Christian Langnase. Nee, Gregor Langnase, ja. Ja, ja. Ich habe mich dann mal in die Recherche gestürzt und kann es euch jetzt sagen, dass ihr, ja, in diese Situation kommt. Das heißt Epicanthus medialis. So heißt die Augenform. Ja, wie ist die europäische Augenform? Das habe ich nicht gefunden. Ach so, das ist das Krasse. Ich habe da eine Google eingegeben. Geht ein normales Auge dann, oder wie? Nee, das ist ja, genau, das ist ja dann, ja, auch wieder ein Problem. Das ist wie das Hautfarben-Ding, das, ja, wir vorhin hatten. Als Kind lernst du, das ist Hautfarben. Naja, ich habe dann gegoogelt, was ist das Gegenteil von Schlitzauge? Und da kam was ganz Schlimmes. Also das könnt ihr ja mal selber machen. Okay. Der erste Hit. Es waren dann halt alle rassistischen Begriffe für anderer Herkunft als Asien. Oh, okay. Also kann man sich vorstellen. Ja. was da so rauskam. Weißbrot war zum Beispiel dabei. Weißbrot. Ja. Dann das N-Wort, das Z-Wort, das und so weiter. Ja, schön. Wer hat die Seite betrieben? Die AfD Niedersachsen, oder? Nee, das war irgendwie so ein Gegenteilgenerator oder irgendwie so ein Wörterbuch-Ding. Ich habe extra mal ein westdeutsches Bundesland genommen, damit auch der Westen hat ein AfD-Problem, weißt du? Ja. Ich wollte die Politiker, die springen heute sehr. Wir sind heute sehr fahrig. Ja, wie immer. Wenn wir jetzt alles abgehakt haben innerhalb dieser wenigen Sekunden. Naja. Genau. Das, genau, also falls ihr sechsjährige Kinder habt. Ich habe den Begriff mal wieder Redundanz erhöht ja den Lernerfolg, vielleicht auch für mich und für alle, die auf der anderen Seite der Ohrstöpsel. Ich hoffe mal, nur kurz, während dem Peter nochmal sucht, bitte hört uns nicht mit Earpods von Apple. Ihr seht einfach damit auch schlimm aus. Also falls ihr die jetzt drin habt, das ist vollkommen okay, die Folge abzubrechen. Nehmt die Teile aus den Ohren, tut sie in diese komische Halterung. Geht zum nächsten Papierkorb, macht diesen bei Bedarf auf, auch Mülleimer, werft sie rein. Ja, nicht in den Papierkorb, das ist ja kein Papier. Stimmt, entsorgt sie vernünftig, aber entsorgt sie. Er bringt sie zum Elektroschrott. Ihr könnt euch andere Dinger für die Ohren kaufen, wenn ihr keine Kabel mehr wollt, aber sieht einfach komisch aus. Aber das ist auch nicht ökologisch, dann haben sie ja schon gekauft. Stimmt. Dann klebt irgendwas drüber. Macht euch so Fell drüber oder so, als hättet ihr so... Nee, einfach Schnüre dran binden. Schnüre dran, Schnürsenkel. Ja. Dann sieht es wieder halbwegs normal aus. Und falls ihr euch einfach mal so fühlen wollt, kauft euch zwei Oral-B-Zahnbürstenköpfe, steckt euch die rein und geht einfach mal durch die Stadt und guckt mal, wie die Leute sich fühlen, die Earpods haben. Das ist gar nicht so dumm eigentlich. Ja. Können wir auch einfach mal als Experience machen. Ich sammle jetzt mal. Ich habe nämlich tatsächlich so eine elektrische Oral-B-Zahnbürste. Ah, okay. Ich kann die alten Köpfe einfach mal sammeln. Dann machen wir die Spülmaschine und dann... Dann tun wir sie in die Spülmaschine und stecken uns die mal rein und geben uns mal so einen Tag mit Oral-B-Zahnbürstenkopfen. Gar nicht schlecht. Können uns ja mal dann so zu Jugendlichen stellen und auch so tun, als würden wir telefonieren mit unseren Earpods. Ja, ja, ja, ich rufe dich nachher noch an, ja. Aber die sind so praktisch, weil wenn man die aus dem Ohr nimmt, gehen die sofort aus. Super gut. Ja, also der Begriff steht direkt nach Magic Rhoda Born. Epicanthus medialis. Epicanthus medialis. Epicanthus. So könnte auch eine katholische Messe bei so Erzkonservativen, wo auf Lateinisch noch die Messe, wenn die Messe vorbei ist, Epicanthus medialis. Epicanthus medialis. Und dann die ganze Gemeinde. Zur Mitte gehend. Amen. Epi heißt auf oder für. Cantus heißt Kante. Kante. Und medialis heißt zur Mitte gehend oder so. Achso, auf Kante zur Mitte gehend, ja. Irgendwie so. Ja. Also das ist ja eigentlich nur das Lied, habe ich gelernt. Also dieses Epicanthus medialis, die Augenform. Das Lied ist einfach nicht freiliegend, sondern unter der, also weiter in der Augenhöhle drin. Ah, deshalb, das Augenlied. Deshalb wirkt das Augenlied, ja. Genau. Deshalb wirkt die Augenform so länglich. Ich war schon im kirchlichen Kontext schon wieder und dachte halt, dieses Lied. Nee, ich meine, Lied ist 1337. Stimmt, das klingt auch sehr kirchlich. Amen. Lateinisch halt. Ja. Und dann stand auch dabei, einfacher, wie heißt es? Liedfalte. Liedfalte. Liedfalte, kann man auch sagen. Oder dann stand auch dabei Mongolenfalte. Das klingt aber auch wieder rassistisch. Klingt auch wieder scheiße. Zumal ja die Mongolei ja ein eigener Staat ist. Mhm. Ja. Deshalb ist es komisch, ja. Ja. Aber das klingt auch nur komisch, weil der Name Mongolei einfach komisch klingt. Oder Mongole. Ja. Ich habe da, sobald jemand Mongolei sagt, habe ich immer ein... Trisomie 21 Assoziation. Nee, tatsächlich immer nur Jing. Jing. Genghis Khan im Kopf. Tatsächlich, hey Reiter, ho Reiter. Ja, ich denke tatsächlich, eher, weil ich bin... Du bist bei Trisomie, du bist eher die dunkle Seite, du bist, das sind deine schwäbischen Wurzeln. Bei mir kommt der fröhliche Eifler Rheinländer durch. Ja. Ich habe natürlich sofort so Mongolei, Jing, Jing, Genghis Khan. Ja. Ja, Karneval und so. Glaube ich, der hat ja früher alle europäischen Songs geschrieben. Als der Eurovision Song Contest noch... Vor Stefan Raab. Chanson de la Revision de la Chanson. Bonjour. Bonjour hieß. Franzosenfalte, könnte man ja auch sagen. Das wäre nicht so schlimm. Kanadierfalte. Franzosenfalte klingt so wie, wenn man, also als wäre das irgendwie ein besonderes Nähmuster für Hemden oder so. Mhm. Ich habe dir noch eine Franzosenfalte. Ja, genau. Also eine in der Hose reingebügelt, irgendwas. Die Franzosenfalte, ja. Franzosenfalte. Das ist nicht die Bügelfalte vorne, sondern irgendwo hinten so eine Querfalte irgendwie. Das ist die Franzosenfalte. Baguetteförmig. Baguetteförmige Franzosenfalte. Ja. Oh Gott. Ja, da darf man rassistisch sein bei Franzosen. Bei unseren Nachbarn dürfen wir das. Ja. Okay. Deswegen. Weil wir uns ja auch mögen. Genau. Wir genauso wie die Mongolei, die mögen wir auch. Ja. Das Kanada Asiens. Ja, stimmt. Relativ weit im Norden. Groß, nördlich und sehr dünn besiedelt. Dünn besiedelt. Richtig dünn besiedelt. Unaufgeregt, viele Pferde. Viele Pferde. Viel Wald. Wie in Kanada. Eigentlich auch fast gleiche Klimazone. Haben die viel Wald? Ist da nicht eher so das Klischee, das ich jetzt im Kopf habe, dass sie da viel Steppe? Steppe haben. Ja, nee, die haben auch relativ viel Wald. Ich habe tatsächlich durch Zufall vor einer Woche oder so eine ZDF-Dokumentation über die Suche nach dem Grab von Genghis Khan gesehen. Okay. Und deswegen, und dieses Grab haben sie in einem Wald gefunden. Ja. Okay. Aber das ist nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Grab ist. Ja. Aber weiß man ja nicht. Deswegen weiß ich jetzt. Wie ist der gestorben? Genghis Khan? Ja. Ich habe zu spät eingeschaltet, muss ich ehrlich sagen. Also ja. Ich war auf der Suche nach unserer ersten Folge Täter und Väter. Ah, okay. Die ist aber noch nicht ausgestrahlt worden. Aber. Ja? Ja. Wurde schon ausgestrahlt? Nee, wurde noch nicht so, ausgestrahlt, okay. Ja. Sollte eigentlich da laufen, aber da kam diese Genghis Khan-Doku. Ist mir eigentlich auch egal. Mir auch. Ja. Wir verraten noch nicht, über wen die erste Folge geht. Ja. Helmut Kohl. Helmut Kohl. Helmut Kohl. Ja. Genau, das war die Geschichte zu was? Zur Augenfalte. Zur Augenfalte, ja, aber interessant. Zur länglichen Augenform. Finde ich auch interessant, dass die, also da wirklich dann mit dem Lied zusammenhängt. Genau, das wirkt nur so. Weil, also ich sehe in deine mitteleuropäischen, kaukasischen Augen. Müde von der Erkältung. Die sind ja auch nicht rund. Also es ist ja auch länglich. Ja, oval, sagt man. Oval, ja. Ja. Bist auch ein Schlitzauge. So darfst du mich nennen, ja. Ja. Ja. Dann darfst du mich Schlitzohren nennen. Nee, ich nenne dich Dachpappe. Da muss ich mich eben schon dran denken. Das ist ein Scrubs-Witz. Ja, aber der ist. Ja. Aber der ist, glaube ich, auch nicht gut, oder? Nee. Der Witz oder? Der Begriff. Nee, wahrscheinlich nicht. Ist der. Der ist doch nicht für Weiße, oder? Nee, der ist nicht für Weiße. Ja, okay. Ja. Aber ich glaube, den gibt es auch nirgendwo außer in der Scrubs-Folge. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht, also wahrscheinlich gibt es ein amerikanisches Äquivalent. Ja, Englisch. Ich habe den deutschen Begriff Dachpappe für Puerto-Ricaner noch nie gehört. Ach, das für Latinos, oder? Ja, für Latinos, ja. Ah, okay. Aber kein Deutscher sagt zu einem Latino Dachpappe. Es gibt bestimmt Leute. Große Scrubs-Fans vom rechten Lager. Scrubs-Fans aus dem rechten Lager nennen Latinos Dachpappe. Dachpappe. Und die sind alle Kelso-Fans. Dr. Und Kelso. Der Bösewicht ist Dr. Cox und JD. Ja. Stimmt, die sehen das ganz anders. Obwohl Kelso ja auch kein Böser ist. Ja, später nicht mehr. Man sollte nochmal Scrubs schauen. Ja, habe ich probiert. Es ist halt 4:3. Das nervt total. Es ist fast nicht anguckbar. Es gibt es, glaube ich, auf Amazon Prime. Ja. Es ist 4:3. Es ist total anstrengend. Okay. Ja, ich gucke hier King of Queens zum Beispiel noch in 4:3 manchmal. Ja. Auf meinem alten 4:3 Notebook. Ah, okay. In meinem King of Queens Anfang der 2000er Zimmer. Ich habe noch ein 4:3 Smartphone, vielleicht gucke ich es da mal. Ja, siehst du mal. So. Gameboy. Gameboy, ja. Gameboy ist, glaube ich, 1:1, oder? Quadratisch. Egal. Ich glaube, der Gameboy ist quadratisch, ja. Ich glaube schon, ja. Kann gut sein. Ja. Ja. Schreibt uns nicht in die Kommis. Auf gar keinen Fall. Bitte nicht. Wir gucken selber nach. Ich messe einfach mal nach bei meinem Gameboy. Ja, viele Sachen sind ja auch so, dass man sie auch gar nicht mehr nachgucken will, weil so wichtig ist es dann doch nicht. So sind Podcasts. Im Endeffekt kann man jeden Podcast damit zusammenfassen, dass so wichtig ist es dann doch nicht. Außer die seriösen, das Format. Die vielleicht tatsächlich irgendwie ja so ein politischer oder medizinischer Podcast. Der hat seine Daseinsberechtigung, aber... Ja, und unsere Geschichtsfolgen halt. Unsere Geschichtsfolgen, ja. Ja. Ja, die letzte Stunde, sorry dafür, dass ihr euch den Scheiß schon wieder anhören musstet. Aber jetzt hört ja eh keiner mehr zu, oder? Nee, jetzt können wir auch die richtig ernsten Themen jetzt auspacken. Jetzt können wir die rassistischen Witze auspacken. ich habe heute Hunter S. Thompson an der Kasse getroffen. Den Autor Hunter S. Thompson? Ja, also er sah zumindest exakt so aus. Und rate mal, was er gekauft hat. Alkohol wahrscheinlich, Spirituosen. Nee, 2 Flaschen Mundwasser. Das passt aber auch. Und Brillenputztücher. Er sah aus wie, original aus wie Johnny Depp in Fear and Loathing Las Vegas. Ja. Mit so einer runden Mütze. Ja. Diese, so eine Anglermütze. So wie die von dem... Ja, Anglermützen. Ja. So nennt man die, glaube ich, Anglerhuten. Wie hieß denn dieser Typ mit der Deutschlandmütze? Sie filmen mich ins Gesicht rein, das ist eine Straftat. Der vom, ja, wie der hieß, weiß ich nicht. Aber ja. Ja, so eine Mütze. Nur ohne Deutschland. Ja, ja, genau. Fahren, und dann so eine gelbe Brille. So eine große, ach, geil, gelbe, okay, Brille. Und dafür hat er noch Brillenputztücher gekauft. Ja, klar, gut. Wenn, ja, du eine gelbe Brille hast, dann brauchst du auch. Ja, der sah ziemlich geil. Der sah ein bisschen kaputt aus, also ja, extrem dürr. Aber fand ich gut. War so Fan direkt. Ja, ja, ich habe mir ein Autogramm geholt. Wir haben ein Selfie gemacht. Das ist verrückt, weil da war ja auch tatsächlich mal Mode. Also sowohl die Anglerhüte hat man Ende der 90er getragen, wie auch Sonnenbrillen mit gelben Gläsern. So, ja, ist Xavier Naidoo zum Beispiel groß geworden. Und stimmt, wahrscheinlich ist er da auch nicht gesund für das Gehirn. Wenn man so Xavier Naidoo heute anschaut, scheint da, also wenn du die Welt immer durch gelbe Gläser siehst, ist gefährlich, glaube ich. Seitdem müssen die drauf, Vorsicht, keine Spuren von Antisemitismus enthalten. Ja, Antisemitismus, Verschwörungstheorien und sendet auch tatsächlich so richtiger Reichsbürger so ein bisschen. Der war ja so Reichsbürgerveranstaltung. Der Szene ist, ja, ja. Sozialnationalist. Sozialnationalist. Der die BRD GmbH, die von Christian Lindner und den Reptiloiden gesteuert wird, ablehnt. Genau. Deswegen stimmt, heißt das ja auch Personalausweis, weil wir Personal sind von den Alliierten. Das weißt du doch. Ein genialer Schluss eigentlich. Eigentlich schon, ja. Also die sind schon schlau. Das ist echt schlau. Alles wörtlich zu nehmen, ist vor allen Dingen in der deutschen Sprache immer gut. Ja, so. Das ist die logischste Sprache. So logisch aufgebaut, die Sprache. Ja. Deshalb ist es schon klar, dass man das so machen muss. Ja, deswegen, ja, heißt es ja auch Grundgesetz, weil nur im Grunde ein Gesetz ist. Im aber Grunde, ja. Man kann das auslegen, wie man will. Das ist ja kein Gesetz, sondern das ist nur so ein Grundgesetz. Ja. Wie so ein Fundament. Genau, und es die richtige sitzt Auslegung und steht musst du, nicht. Genau, sitzt. Du musst die Auslegung drauf aufbauen. Aber genau, also es sitzt nur irgendwo rum, es steht jetzt nicht im Raum. Genau, das ist nicht wie eine Verfassung. Genau. Weißt du, die hat ja wirklich eine Verfassung, da merkt man ja richtig, die ist da, die ist präsent. Genau. Du bist aber in einer Verfassung, sagt man ja auch. Das ist ja, da ist man im Raum, da ist man aktiv, da ist man da. Aber ein Grundgesetz. Gesetz. Ja, ist Quatsch. Ja. So wie es den Terminus Bundeskanzlerin im Grundgesetz nicht gibt. Ja. Das heißt immer nur der Bundeskanzler. Bla, konnte bla, bla, sich kann Conny Adenauer damals auch nicht vorstellen. Aber also deshalb ist einfach Merkel eigentlich nicht legitim. Was? Das soll eine Frau machen? Die ist nicht legitim in dem Amt, weil es gibt es ja nicht. Bundeskanzlerin. Wann soll das denn bitte eine Frau machen? Da redet man doch von 2000 irgendwas. Da haben wir doch schon längst wieder eine Verfassung. Weil Grundgesetz ja auch eh nur angedacht war bis zur Wiedervereinigung. Ach so. Und deswegen, Conny Adenauer war kein Sexist. Ja. Sondern der wusste halt einfach, okay, 90 ist die Wende. Die erste Kanzlerin wird im Osten aufgewachsen sein. Auch wenn sie in Hamburg geboren ist. Aber sie wird im Osten aufgewachsen sein. Deswegen hat er halt einfach gesagt, gut, bis zur Wende müssen wir nicht von Bundeskanzlerin sprechen. Okay. Und deswegen, jetzt schreiben wir erstmal einfach Kanzler rein. Na, guck mal, bis 1990 ist das eben mit dem Heulaufen. Und die Mauer war ja auch noch gar nicht da, deswegen konnte er ja noch viel zuversichtlicher sein. 1970 sind wir schon wieder vereinigt, dann können wir uns eine Verfassung geben. So hat er damals gesagt. Herr Adenauer, geht's Ihnen gut? Ich habe Entschuldigung, ich habe einen Schlaganfall. Gut, dass Sie sich entschuldigen. Conny. Ich war dafür. Herr Adenauer, jetzt brauchen Sie noch eine Zigarette. Ich glaube, Conny Adenauer hat ja mit dir auch. Ach klar, der geraucht. Konrad Adenauer. Ja, mit Sicherheit. Ich weiß es nicht. Es gab keine Männer, die nicht geraucht haben früher. Vielleicht Konrad Adenauer. Apropos, das hab ich noch mitgebracht. Tatsächlich, es gibt ein Metall, wo vor allen Dingen ein großer Kupferanteil drin ist, der dann so grünlich-blau wird, wie zum Beispiel die in Köln die Wemelskirchener Brücke. Mhm. Und dieses angelaufene Brückenblau von dem Metall hat tatsächlich die Farbe Adenauerblau. Adenauerblau? Ja. Okay, also nicht dieses Grün von... Das ist so grünlich-blau. Aber es heißt Adenauer Blau. So wie im Kreml, die haben doch auch so... Genau, der. Ja. Aber das heißt Adenauer Blau. Das ist Adenauer Blau, weil der wollte eine Brücke... Nee, der wollte der Brücke noch eine andere Brücke haben. Ich glaube, der heißt auch mit Wemelskirchener. Die heißt irgendwie anders. Die Amis haben ja alle Brücken kaputt gesprengt. Die Severinbrücke, so heißt sie. Die ist in Adenauer Blau und weil der die nach dem Krieg in Köln haben wollte, gibt es die Farbe und die heißt Adenauer Blau. Was man nicht alles lernt. Ja. Und es gibt auch ein Helmut Kohl Schwarz. Das glaube ich dir. Helmut Kohl Schwarz? Ja. Ja, das ist die Farbe. Gibt's wirklich? Nee, das ist die Raumfarbe, die Hannelore am Ende nur noch auskennt. Die Frau musste auch viel leiden unter ihrem Mann. Ja, mit Sicherheit. Ja. So wie alle, Frauen, Spielerfrauen. Alle Spielerfrauen oder auch Spielermänner. Gut, Kanzlerin hätte man schon reinschreiben können, ein Grundgesetz. Ja, aber da wahrscheinlich haben sie auch nicht Ministerin reingeschrieben. Und ich kann mir auch vorstellen, war der Strauß da schon dabei? War der da schon aktiv? War der beim Grundgesetz dabei? Dass er immer so wie heute Horst Seehofer, wie man sie vorstellt, irgendwo hinten immer rumgerannt ist und dann gesagt hat, nein, das nicht. Nein. Der wollte auch die Autobahnmaut schon damals im Grundgesetz haben. Und wir haben sie heute noch nicht. Immer nur mit, wenn die Autobahnmaut reinkommt. Oder wie Bayern halt so reden. Ja. Er als hätte man einen Schlaganfall. Ja. Horst, geht's Ihnen gut? Jo, cool. Ja, du hast noch was Trauriges hast erzählt. Ja, was heißt traurig? Ernst. Demütiges. Demütig. Und zwar war ich ja in Warschau tatsächlich und wir haben eine kleine selbstorganisierte Stadtführung, aber der Mitreisende hat das sehr schön gemacht, durch die Altstadt gemacht, die ja nach 45 wieder komplett neu aufgebaut wurde, so wie sie vorher war. Okay. Also, das, was Pforzheim falsch gemacht hat, hat Warschau richtig gemacht. Wie jede deutsche Großstadt. Mit Hilfe der Alliierten und vor allen Dingen der Amerikaner. Aber was halt faszinierend ist, ist, welche Zerstörungswut diese dreckigen Nazis da tatsächlich hatten. Weil sie haben tatsächlich die Altstadt eigentlich schon zu 90% zerlegt gehabt, haben dann aber einen technischen Hilfsdienst, nicht der THW, sondern was es halt so bei den Nazis gab, noch angefordert, um noch den Rest zu sprengen. Also die, nachdem sie militärisch durchrodend sind, haben sie dann nochmal tatsächlich gesagt, okay, da müssen nochmal ein paar Techniker kommen mit ein bisschen Sprengstoff und dann zerlegen wir alles richtig. Und ja, da merkt man halt einfach... nicht in die Hände fällt. Ja. Ja. Aber da, das war ein Befehl von Hitler, glaube ich, dass sie alles noch kaputt machen. Und da fühlt man sich dann doch auch heute noch in unserer heutigen Generation so, dass man sagen, vielleicht sollte ich als Deutscher hier nicht zu laut Deutsch reden und vielleicht mal ein bisschen demütig sein. Und nicht weil alles kaputt einfach, treten. Weil einfach, also ich könnte sehr gut auch heute verstehen, noch diesen leichten Hass zu spüren, wenn man diese Sprache hört, wo so eine marodende Horde einfach von Vollidioten durch ist und dann noch so, wir haben das alles kaputt bekommen. Wir rufen nochmal zu Hause an und bestellen nochmal Leute nach, die nochmal mehr kaputt machen. Als hätte man das schon genug zerlegt. Irgendwie. Das fand ich tatsächlich beeindruckend, für kurz drüber nachzudenken, wie dumm waren eigentlich die Nazis. Ja, man weiß es, aber... Warschau, da verlässt mich jetzt mein Wissen, war das deutsch? Also vor, vor dem die Ecke, Kaiserreich? Obwohl... Das immer. Wie weit östlich war Polen deutsch? Also Polen war ja immer so ein Spielball zwischen Russland und Deutschland so ein bisschen. Also ja, genau. Also welcher Teil war russisch? Aber vor, also ich glaube zu also der Zeit Warschau. Tatsächlich polnisch, also auch wirklich polnisch. Okay. Und zwar, glaube sogar schon vor dem Ersten Weltkrieg. Okay. Ja. Ach, da gab es Polen schon vor dem Ersten Weltkrieg? Gewisse alles ganz kompliziert. Also gab es auch schon mal vorher, gab es auch schon mal vor dem Ersten Weltkrieg einen polnischen Nationalstaat, aber da müsste ich nochmal reinlesen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr unruhig gewesen immer. Und eigentlich ist immer nur von links oder von rechts. Also entweder kam die Kartoffel oder der Russe. Also ja, ja, traurig. Gemein. Ja, ja, jetzt haben wir schlechte Laune alle. Ja, wollte ich nur noch teilen. Danke, Hitler. Ja. Irgendwie schon ein Idiot. So im Nachhinein betrachtet, Vorhin dachte ich noch, boah, okay, Hitler halt. Ja, vielleicht hört ihr auch einfach zu, CDU Sachsen-Anhalt. Manchmal ist es vielleicht doch nicht so eine gute Idee, das Soziale mit dem Nationalen zu vereinbaren und zu vereinen. Nee. Ja, schauen wir mal. Ja. Wir sind eh alle am Arsch. Ja, wegen Klima. Ja, genau. Wollen wir nochmal einen Break machen und vielleicht noch locker mit der Folge enden? Oder wollen wir einfach unsere Hörerinnen einfach mal, denken mal ein bisschen drüber nach, vielleicht. Ja, wir ziehen uns jetzt eine Nase. Ja, und dann sind wir dann wieder voll gut gelaunt zurück oder so. Gelaunt. Ja. So machen wir es. Dann machen wir kurz Werbung. Ja. Gute Laune Werbung. Ja, wir haben keine schlechten Einspieler. Nee, nur geile. Punktlose Profanität mit Jean-Paul Prüm und Peter vom Schaumbad. Kaczynski! Kaczynski? So klingen Registrierkassen in Warschau übrigens. Kaczynski! Ja? Ja. Das ist jetzt auch wieder rassistisch? Einfach Ski dranhängen und. Nee, so. Kaczynski, polnischer. Ja, ja. Lupenreiner Demokrat. Einfach an Kaczynski hinten hängen und haha, ich kann polnisch. Haha, ich bin Pedro und bin in. Trink Biro. Ich spreche Spanisch. Hasta luego. Ich bin dann mal weg. Buongiorno. Ja. Ich habe übrigens auf der Toilette nachgeschaut. Polen war vor dem 18. Jahrhundert schon mal unabhängig. Okay. Wurde dann seiner Unabhängigkeit beraubt von drei verschiedenen Staaten. Das habe ich jetzt so schnell durchgelesen. Ja, aufgeteilt zwischen drei Staaten. Deutsches Reich, Russland und? Tschechische Republik, glaube ich. Ah, okay. Aber dann wieder 1918. Dann war es wieder Polen. Ja. Bis 39 wahrscheinlich. Ja, kurz. Diese marodenden Idioten. Stimmt, ja, die haben ja Polen angegriffen. Ja, ja. Ja, stimmt, das war ja die erste. Nee, zurückgeschossen. Ja, ja, genau. Ach, man sieht diese Gänsefüßchen. Ja, Gänsefüß, klingt netter. Ja. Gibt manche Sachen, die sollte man auch nicht in Gänsefüßchen setzen. Gänsefüße. Gänsefüße. In richtig ordentliche Gänsefüße, nicht Füßchen. Gänsefüße, okay. Jo. Ich hab, wie findest du das Bier? Ach, du hast noch gar nicht aufgemacht. Nee, ich habe ja jetzt den Dizzy Hippo. Mhm. Das schmeckt relativ kacke. Ja. Mhm. Ich habe die ja eben kohlensäurearm genannt. Ja. Ja. Hast du die alle in diesem Discounter gekauft? Ja, mit L fängt er an. Und okay. Mit L hört er auf. Und ID ist in der Mitte. Ja. Ledikide. ID, ja. Ja. Ja, muss ein Personalausweis vorlegen. Muss ich, ja. Oh, gestern habe ich eine getroffen, die hatte Geburtstag. Da habe ich sie gefragt, wie alt sie ist. 34 und sah aus wie 17. Das ist beneidenswert. Ja, David, ja. Also wirklich krass. Mhm. Ich bin jetzt 48 und sehe aus wie 78. Ja, naja. 58. 70. 70, okay. Ja. Wie ein jung gebliebener 70-Jähriger. Ja, ich mach die Cabby. Ich bin wie hier Titus Dittmann von dem Skate Shop. Der Titus. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Der sieht aus wie ich. Der trägt nämlich heute noch immer ein Beanie und dadurch sieht er sehr jugendlich aus, weil er noch immer diese Skate-Klamotten trägt. Ist der ist aber auch. Ist auch so 60 wahrscheinlich. Ja, schon fast 70, glaube ich. Also vielleicht ist er sogar schon 70. Aber dafür sieht er echt noch fit aus. Der hat Skaten erfunden. Nee, der hat Skaten nicht erfunden, aber der hat den ersten Versand in Deutschland dann so gegründet. Ja. Ja. Kaufe ich heute noch einen. Bei Titus. Ja. Sag mal Titus oder sag mal Titus? Ich sag Titus. Ja, finde ich auch also politisch bei uns, korrekt. Ah, nee. Bei uns hieß es früher, als wir noch Kickflips mit Bierbänken gemacht haben. Titus, ja. Titus. Haben wir auch gesagt. Gut. Außer man hat es schnell gesagt, dann haben wir Titus. Wenn du den Bestellzettel noch schnell zur Post bringen musstest, weil du ja noch nicht online bestellt hast. Wir hatten viel Zeit früher, wir haben das. Da bin ich immer, ich muss noch zu Titus, bin mit meinem Deck mit Achsen, deswegen Board. Mein Deck. Down the hill. Stimme, hat auch Deck gesagt. Ja, wenn du ein neues Skateboard gekauft hast, hast du ja nicht das ganze Board gekauft, sondern du hast eigentlich meistens nur ein neues Deck gekauft. Ja, ja, schon. Immer die gleichen Achsen. Weil die Achsen, die halten ja 5 Jahre, ein Deck hält nur ein Jahr. Deswegen war mal ein neues Deck kaufen. So. Ja. Boah, mein erstes Skateboard, was hat dein erstes Skateboard gekostet? Dein erstes richtiges? Also man hat als Kind mal so ein schrottiges Ding für 50 Mark vom Bully Bear. Also ich weiß tatsächlich noch, wie viel dieses Deck gekostet hat. Ich weiß nicht mehr, was die Achsen gekostet haben, aber die Decks lagen immer so zwischen 89 Mark und 119 Mark. Ja, ja, die waren sau teuer. Und ich habe mir damals so ein, glaub so ein 99 Mark Deck gekauft. Ja, ich hatte auch ein teures, 120 und Mark. Das ist nämlich relativ schnell kaputt gegangen irgendwie. Und da habe ich mich voll geärgert, weil ich wieder ein neues Deck kaufen musste. War, ja, weil für einen Schüler natürlich echt auch teuer war, ja. Muss man halt mit. Weil da muss ja auch noch immer ein Crip Tape drauf. Mhm. Das habe ich dann immer tatsächlich selbst gemacht. Ja, also bei uns im Skate Shop haben sie es gemacht für Umme. Ja, ich habe mir die meistens, dann habe ich mir, irgendwann gab es nämlich coole Crip-Tapes, die hatten sie aber in dem Skate-Shop nicht. Ah, so mit Leopardenmuster. Ja, ja, ja. Ich hatte tatsächlich mal ein Nov-X Crip-Tape, weil ich es natürlich mega geil fand. Ja. Geil. Ja, mein erstes Skateboard, also Gesamt, also Rollen, Achsen, Kugellager, Grip-Tape, Deck und so weiter, das waren 400 Mark. Ganz schön teuer, oder? Ja, das ist auch teuer gewesen, ja. Also die Achsen waren ja auch teurer als die Decks eigentlich. Obwohl, du konntest ja... Ja, die Achsen waren... Also ich glaube 80 Mark oder so haben die... Die eine. Gab ja eigentlich nur zwei Marken. Entweder erstmal Venture-Achsen gefahren, glaube ich, so hießen die. Independent hatte ich, glaube ich. Das waren die teuren. Ja. Und wenn du ein bisschen Geld sparen wolltest, bist du Venture gefahren. Die waren auch cool. Die waren ich auch bin ja aus Süddeutschland. Ich hatte ja genug Geld. Stimmt, ja. Du aus dem proletarischen Westen. Ne? Ja, in der Eifel haben wir ja nur Ackerbau. Ja, und wir hatten halt Industrie. Ja. Ja, 400 Mark. Fand ich viel. Also da war ich auch überrascht dann. Ja, ich glaube, ich habe weniger bezahlt. Also so 320 bis 50 wahrscheinlich, weil ich die Venture-Achsen drauf gemacht habe. Ja. Habe dafür aber meine Playstation damals verkauft. Das um ist ein Skateboard zu kaufen, richtig schön. Also so eine richtig schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte. Verkauft deine Playstation zum Skaten. Genau. Und danach habe ich... Schneidet euch mal eine Scheibe ab, mein Kids von heute. Skateboard verkauft, um Lack zu schnüffeln. Ja. Seitdem sitzt du immer hier mit einem Eimer Lack. Oh. Ja, aber... Ja, fand ich teuer. Ich habe mir dann... Ich hatte sogar eine BMX-Phase. Habe ich mir ein BMX gekauft. Ja, das hatte ich nie. Nee. Wurde mir dann auch subventioniert von meinen Eltern, weil die dachten, der Fettsack kann auch mal Sport machen. Der dicke Junge auf dem Mountainbike. Wäre eigentlich auch ein schönes Kinderbuch. Der dicke Junge. Der dicke Junge auf dem Mountainbike. Der dicke Junge kauft sich ein BMX. Ist halt, Mountainbike ist halt nochmal ein bisschen uncooler, weißt du, deswegen. Ja. Irgendwie vom Sound her. Heutzutage fährt man, glaube ich, nur noch Mountainbikes fast, außer man ist BMX-Fahrer. Aber damals war so ein BMX ja auch, um durch die Stadt zu fahren irgendwie. BMX nee, ich habe das als Sportgerät gekauft, also nicht zum Rundfahren. Du hattest auch tatsächlich diese, wie nannte man die Stangen am... Packs. Ja, aber das hatten auch nur die uncoolen Trottelkids eigentlich. Okay. Dass man da zu zweit drauf rumfahren kann und so. Sind die nicht zum Grinden gewesen? Ja, ja, genau. Also ich hatte die auf einer Seite nur auch. Ah, weil man nur auf einer Seite grindet. Ja, genau. Ah. Und die Straßenkids, die damit rumgefahren sind, oder die 80er-Jahre-Kids mit E.T. und so, die hatten auf beiden Seiten, dass man da zu zweit fahren kann. Aber war das nicht ein Reiz, auf beiden Seiten mal zu grinden? Nee, wie denn? Also du kannst ja immer nur auf einer Seite. Und dann bist du Linksfuß, das ist wie beim Skateboardfahren. Ah, okay. Also Goofy und Regular. Gibt's ja nicht mal was. Ja. Ich war links vorne, Fuß. Also Regular wahrscheinlich. Also beim Snowboard nennt man das Regular, wenn der linke Fuß vorne ist. Ja, genau. Beim Skaten war ich aber rechts vorne. Also ich war Goofy Skater, aber links BMX, keine Ahnung warum. Genau, und das, weil du dich auch in die Rampe reinfallen lässt, stehst du auf diesen Packs auf der Kante von der Rampe und dein linker Fuß ist vorne. Deshalb müssen die auf der rechten Seite die Packs sein. So war es bei mir, keine Ahnung. Ja, cool. Ja, wieder was gelernt. Ja. Aber das war ist ein guter Sport, wenn du ein 15-jähriger Fettsack bist. Anstatt Skateboarden oder wie? Ja, genau, weil du, das ist wirklich körperlich deutlich intensiver als Skateboardfahren. Weil du ja immer dieses 15-Kilo-Fahrrad durch die Luft hiefst. Und seitdem bist du der Strich geworden, der du heute bekannt bist. Muskelmaschine. Muskelmaschine, Peter. Ich hab sogar Schwangerschaftsstreifen an meinem Bizeps von dieser Zeit. Vom Pumpen. BMX-Pumpen. Ja. Ja. Nee, ernsthaft, zeige ich dir mal, wenn ich... Du bist ja jetzt ausgesucht. Heb bitte nicht den Arm. Ah ja, ich sehe sie. Ja, ja. Irgendwo. Mensch, du hast aber auch Oberarme damit. Vom BMX-Fahren ja. vor 15 Jahren. Da werde ich ganz, ganz unruhig. Ganz unruhig. Vielleicht ziehe ich mal bei dir ein. Ja, gerne. Gerne, gerne. Tu immer. Können wir mal gucken. Nachher schadet private unserer beruflichen Karriere als Premium-Podcast. Don't fuck the company. Der fünfstellige Premium-Podcast, den wir nun mal sind. Don't fuck the podcast. Niemals den Füller in Podcast-Tinte tunken oder so ähnlich. Sagt man ja. Ja. Ja. Ja, wird mal Zeit, aber vielleicht löst es auch ein paar Spannungen. Könnte auch sein, ja. Zusammenziehen. Zusammenziehen. Hilft ja jeder Beziehung. Ja, geht nie in die Hose. Das ist eine feste Regel. Erst zusammenziehen, dann zusammen in den Urlaub fahren. Genau. Habe ich mal gehört. Ja. Der Zusammenziehen ist der Test für den Urlaub. Genau. Ja, wir wollen nächsten Sommer nach Thailand, aber wir wollen erstmal zusammenziehen. Wir ziehen mal zusammen, damit wir dann nach Thailand fahren können. Und einen Hund kaufen. Hund kaufen ist auch gut. Aber einen Hund erst kaufen, wenn du ein Baby hast. Weil Baby ist immer der Beziehungscheck, ob man auch mit einem Hund klarkommt. Ja, genau. Ja. Weil Hunde bleiben ja immer Babys. Genau. Und Babys werden irgendwann groß. Ja, und deswegen, wenn du mit einem Hund klarkommst, dann kannst du auch ein Baby haben. Locker. Andersrum. Wenn du mit einem Baby ja. Genau, Baby locker, weil die sind ja irgendwann groß. Genau, und können selber sich versorgen. Aber Hunde können sich nie selber versorgen. Und wenn du richtig krass sein willst, erst Hund, dann Katze, dann Baby, ist vollkommen falsch rum. Baby, Katze, Hund ist genau die richtige Reihenfolge. Ja. Und dann wählen sie dich anschaffen, weil der will wirklich Pflege haben. Der will ja reden lernen. Ja, genau. Sag mal, Charlie. Das wollen die. Komm, sag mal, Charlie. Sag deinen Namen. Komm, sag Charlie. Charlie. Charlie. Oh, hat doch wie Charlie geklungen. Halt die Klappe, Oma. So ein Vogel ist auch, der Wellensittich ist aus deutschen Haushalten so ein bisschen verschwunden. Hattest du als Kind einen Wellensittich? Nee. Ich hatte zwei. Ja? Ja, tatsächlich. Bonnie und Clyde. Gott hab sie selig. Ich hatte Marvin und Fred. Die waren Mäuse. Mäuse? Mhm. Okay, Mäuse waren aber so... Meine Kindheit wurde geprägt von entweder Wellensittich, also neben dem Klassiker Hund, Katze, der in jedem Kartoffelhaushalt irgendwann mal auftaucht. Klar. Tatsächlich Meerschweinchen oder Wellensittich. So als die Light-Version des Kartoffelhaustiers. So. Wenn eine Top 4 der 90er Jahre oder 80er Jahre gibt, dann ist es halt Hund, Katze, Klassiker. Und dann halt Wellensittich, Meerschweinchen waren. Ja, eher Kaninchen noch vielleicht. Ja, aber Meerschweinchen oder Wellensittiche. Vielleicht lag es auch in der Eifel, weil wir zwischen Nutztieren und Kaninchen ist ja so halb Nutztier auch. Kann man auch essen. Wenn man herzlos ist, kann man da auch essen. Ja. Und deswegen, Meerschweinchen ist so nett und Wellensittich ist so auch nett. Deswegen war das ganz klar getrennt, weil das hier eine sehr ländliche, bäuerliche Gegend ist. Am Meerschweinchen ist Haustier, man nicht... Doch, ich glaube, in Lateinamerika in Peru isst man werden sie gegessen, ja. Vielleicht sind sie auch ganz lecker. Nee, sind sie wohl nicht. Also ein Bekannter hat mir erzählt, der hat die probiert in Peru. Es schmeckt wohl beschissen. Okay, so wie Schwäne angeblich auch. Schwäne schmecken auch ganz schrecklich. Ja, das wurde, glaube ich, in dem... Gegen-Podcast von uns mal besprochen. Genau, ja. Da haben sie ging's um Schwäne essen. Oh ja, der Gegen-Podcast hier. Gandalf Böhmermann hat übrigens sich ja auch über Homöopathie lustig gemacht. Und das haben wir in der letzten Folge wieder vor seiner Sendung auch wieder getan, ja. Ja, natürlich. Fiel mir dann ein. Da habe ich nachgehört. Moment mal, Homöopathie, da haben wir uns auch drüber lustig gemacht. Ich weiß auch nicht. Also, du kannst auch mal einen Scheck einfach aus Köln-Ehrenfeld hier rüber schicken. Ja, oder einfach uns mal einladen. Bedanken. Ja. Oder einfach mal Danke sagen. Einfach mal Danke. Sag also, doch mal, muss auch nicht Danke, öffentlich sein. Einfach mal anrufen. Oder einfach anrufen. Ein Telegramm schicken. Frag Florentin Will, ob er beim Lux unsere Nummer anfragen könnte. Ich glaube, die Kette könnte funktionieren. Ja. Also, Jan Böhmermann, der Florentin Will, kennt den Lux auf jeden Fall seine Seite. Den müsst ihr einfach nur anschreiben und dann hättet ihr eine Telefonnummer von uns. Genau, ja. Ihr miesen Hunde. Ja. Und wenn ihr euch bedankt, entschuldigen wir uns. Genau. Dafür, dass wir euch miese Hunde genannt haben. Also hauptsächlich Peter, weil ich würde mich niemals mit den Mainstream-Medien anlegen. Weil ich bin ja auch so wie Xavier Naidoo. Ich habe da Angst. Vor Mainstream-Medien? Vor Mainstream-Medien. Die haben Macht, die werden gelenkt. Also ach, deshalb ist deine Brille auch gelb. Ja, der wird von Christian Lindner gelenkt. Also Christian Lindner lenkt Jan Böhmermann. Und Christian Lindner hat ja auch die gelbe Brille auf. FDP. Ja. Muss man dran feilen noch an dem Gag. Ja, aber gelb, ihr versteht schon. Ja, ja. Gelb, Christian Spargelurin. Lindner, Spargelurin. Gelber Spargel ist schlechter Spargel. Ja, je weißer, desto besser. Je weißer der Spargel ist. Oder grüner. Ja. Also grüner Spargel ist was anderes. Grüner Spargel ist der Brokkoli unter den Spargeln. Ja, also das ist ist gar nicht verwandt auch. Das ist wie Banane und eine Aubergine. Ist genauso verwandt wie gelber und grüner Spargel. Spargel. Ja. Also weißer und grüner Spargel. Glaub mir, ich habe das recherchiert. Ja. Mhm. Du kommst ja aus dem Spargel-Business. Ja, tatsächlich. Du warst ja Peter, der Spargelstecher. Ich habe da mal gearbeitet in dem Biss. Der gute Spargel aus Bruchsal. Bruchsaler Spargel. Bruchsaler klingt Spargel. Auch schon sehr gut. Bruchsaler Spargel klingt so, als wäre er der schlechtere Spargel, weil er abgebrochen wurde, anstatt gestochen. So. Also gebrochen. Wird da jemand einfach mit seinem Ellbogen, also Arm ausgestreckt, dann über dieses Spargelfeld einmal drüber brechen. Aber Profi-Talk, Bruchsaler gilt als der beste Spargel der Welt. Ich habe ihn gegessen, sogar noch diese Woche. Ja? Und war es der beste der Welt? Ist ein solider weißer Spargel, ja. Okay, das schmeckt doch alles gleich, das ist fucking Spargel. Ja, Spargel ist schon, ich bin ein Spargel-Fan, muss ich ehrlich sagen, okay. Und nicht, weil, ich mag auch diese künstliche Verknappung. Ich finde es geil, dass es ein saisonales Gemüse gibt, weil man dann wirklich auch so, geil, jetzt essen wir nochmal Spargel und dann ist aber auch vorbei. Also diese saisonale, gar nicht so aus Gründen, die man alle ranführen könnte, warum man saisonal essen sollte, sondern auch einfach, dann freut man sich wieder drauf, dass so... Das, warum Leute auch hassen, dass Aldi schon im September die Weihnachtsplätzchen rausräumt. Stimmt, ja. Jede Zeit braucht ihr Essen. Genau. Und wenn man das saisonal auch noch ökologisch und ökonomisch sinnvoll anwenden kann, dann macht es ja viel mehr Sinn, als da rumzukarren. Aber so jede Zeit ihr Essen finde ich eigentlich super. Ja. So wie Getränke Uhrzeiten haben. Genau, ja. Gibt's außer mal ist im Urlaub oder so. Ja. Oder dann trinkt man auch mal ein Wasser um 9 Uhr abends, ja? Einfach mal ein Wasser. Ich gehe jetzt schlafen, aber ich trinke noch ein Glas Wasser. Jetzt ist 9 Uhr, jetzt donnere ich mir aber noch ein Mineralwasser. Weil du schon um 14 Uhr mit Biersaufen angefangen hast. Mit Gas rein, mit Kongas. Ein Wasser Kongas. Gasso. Hey, ja. Enrico, ihr Petero hier. Oi, oi. Uno, Schlepper, Kongasso, por favor. Mademoiselle. Feuermee. Ja. Wir sind der europäische Podcast. Wir sind der Podcast, der alle Länder verbindet, weil wir einfach mit einer Sprache alle Sprachen abdecken. Deckern. Wir deckern alle Sprachen. Jever. Ja. Was? Jever. Achso, Jever. Ja. Oui. Oui. Quatre. Cool. Der letzte Block war sehr erfolgreich. Wir waren international, wir haben gezeigt, wir kommen aus dieser coolen Subkultur, wo man wirklich mal ein Deck unter den Füßen hatte oder sogar ein BMX geritten ist. Mit den Packs auf der Kante. Gemoscht. Wir sind die Generation vor den Kickboards. Die gab es nämlich damals noch nicht. Wir sind die Generation. Ja, doch, ich bin ein Kickboard-Generation. Aber bist du auch eins gefahren? Nee, das waren die mit dem Knubbel, die Kickboards. Ein Cityroller hatte ich aber. Oh Gott. So mit 12 oder so. Da war das okay. Die gab es damals bei mir. Ich wollte uns jetzt cool darstellen. So. Ja, du warst ja schon 40 damals. Ja, ich war 42, ja. Aber solche Leute sind ja auch zur Arbeit gefahren mit ihren. Ja. Naja. Gut. Wir verstricken uns in coole Fortbewegungsmittel. Macht gut. Fühlt euch umarmt. Und wir gehen jetzt eine Runde circlen. Auf jeden Fall in the city. Wenn ihr uns jetzt noch sehen wollt, ihr hört die Folge erst am Sonntag, deswegen macht das überhaupt gar keinen Sinn. Aber wir sind jetzt Samstagabend in Stuttgart unterwegs. Und wenn ihr uns finden wollt, wir circlen durch die ganze Innenstadt. Bis dann, see you. Bye. Alter, mit dem City-Roller, das hättest du echt nicht sagen müssen. Ey. Sorry. Weißt du, wir hatten ja von vornherein besprochen, dass wir machen die coolen Sportarten. Snowboard, Skateboard. Hey, darf ich eigentlich gar nichts mehr sagen, oder was? Sag nochmal nach. Hab auch meinen eigenen... Skateboard, Blöde. Snowboard, BMX, die coolen Sportarten. Ich habe auch verschwiegen, dass ich mal Inlineskates hatte. Snowboard? Ich hatte sogar Inlineskates vom Bauer. In der Eifel Bauer Inlineskates. Oh, merkst du selbst, gell? Oh, Scheiße. Aber du fängst an mit einem City-Roller. Ja, ich komm. Ich hatte kein Kickboard. Ah, ich hatte einen City-Roller. Ich hatte... Da habe ich einmal kurz... Vor allen Dingen kommst du einmal vom Skript abgewichen. Von der Ostalb. Ein City-Roller auf der Ostalb. Da kann man wenigstens noch die Berge runterballern. Nicht wie ja, in eurem flachen Norddeutschland da. Ein City-Roller in der Ostalb. Merkst du selbst, gell? Ein City-Roller. Ja, okay. Stimmt. Ja, komm. Ey.